Epilog. Bei diesem Abriss, wie bei allen anderen, die nach den heute geltenden gesetzlichen Bestimmungen in diesem Land vorgenommen werden, sind zwei Dinge von größter Bedeutung. Zum einen ist jede Abrissfirma verpflichtet, vor dem Abriss eines Hauses alles, was an Einbauten da ist, sei es aus Holz, Fenster, Türen, Einbauschränke, Verkleidungen, Treppen, aus Metall, Heizungskörper, Rohre, Gitter oder, falls vorhanden, Teppichböden, herauszureißen und selektiv, das heißt nach Chargen sortiert zu entsorgen, um später beim Abriss die Schadstoffbelastung durch Emissionen so gering wie möglich zu halten. Nur das Glas wird beim Ausbau der Fensterflügel gleich vor Ort herausgeschlagen und im Haus belassen, um es zusammen mit dem restlichen Bauschutt zu entsorgen, denn wie dieser ist des mineralischen Ursprungs. Zum Zweiten geht es darum, den Abriss möglichst erschütterungsarm vorzunehmen, um die Umweltbelastung durch Staub und Lärm zu vermindern, sowie der Entstehung von Rissen in benachbarten Gebäuden vorzubeugen. Der erste Schritt wird also die Entkernung des Hauses sein. Hieran sind bei einem Einfamilienhaus dieser Größe etwa 5 Mann beteiligt, die zwischen 3 und 5 Tagen arbeiten müssen, um alles für die zweite Phase, den eigentlichen Abriss des Hauses, vorzubereiten. Das Abtragen des Hauses erfolgt danach durch eine Gruppe von 3 Mann, darunter ein Polier, der den Bagger führt, und 2 Helfer, die während des Abrisses kleinere Teile, die sich verkantet haben, oder weiteres Holz und Metall mit der Hand herausbrechen und in die entsprechenden Container sortieren. Diese 2 Helfer müssen außerdem durch einen Wasserschleier den Staub niederhalten. Die letztere Gruppe arbeitet etwa 1,5 Wochen. Ihr wichtigstes Werkzeug ist der sogenannte Hydraulikbagger, ein zwischen 20 bis 25 Tonnen schweres Gerät mit maximal 9 Metern Auslage, dessen Arm durch einen Hydraulikzylinder bewegt wird. Dieser Bagger beginnt mit dem Abtragen des Hauses beim Dachstuhl mittels eines Sortiergreiferaufsatzes, dessen Backen nicht ganz geschlossen sind, sodass die Dachbalken einzeln erfasst und gleich in den Container für Holz abgelegt werden können, der kleinere Schutt aber wie durch ein Sieb hindurchfällt. Danach wird das Mauerwerk je nach Situation entweder weiter mit dem Sortiergreifer oder mit einem Löffelaufsatz Stück für Stück von oben nach unten abgetragen und in den dafür vorgesehenen Container verladen. Der Löffelaufsatz ist ein offenes Gerät, das hauptsächlich beim Verladen kleineren Materials oder beim Herausreißen der Fundamente zum Einsatz kommt, aber zum Beispiel auch dazu dienen kann, eine Wand, die allein stehen geblieben ist, durch Zug zum Kippen zu bringen. Dieses Haus mit einer Länge von etwa 14, einer Breite von etwa 8 und einer Höhe von 1,5 Stockwerken plus Keller, das heißt von ebenfalls etwa 8 Metern, besitzt also einen umbauten Raum von ca. 900 Kubikmetern. Multipliziert mit 0,25 sind das 225 Kubikmeter feste Masse. Um die Anzahl der Lkw-Ladungen zu berechnen, muss man jedoch die aufgelockerte Masse in Betracht ziehen. Hierbei gilt der Umrechnungsfaktor 1,3. Bei diesem Haus käme man folglich auf eine aufgelockerte Masse von rund 290 Kubik. Zieht man nun in Betracht, dass pro Lkw-Ladung 17 bis 18 Kubikmeter Schutt abgefahren werden, werden ungefähr 17 Fahrten mit dem Sattelschlepper notwendig sein, um sämtliches Material auf eine der vielen Bauschuttkippen, die es im Umland von Berlin gibt, abzutransportieren. Wasser hat eine Dichte von 1, Holz von 0,25, Ziegelschutt setzt man mit 2,2 an. Das ist jeweils der Umrechnungsfaktor für die Tonnage. Das Gewicht leitet sich grundsätzlich ab von der festen Masse. Das Gewicht des nicht unterkellerten Badehauses, Länge 5,50 Meter, Breite 3,80 Meter, dessen Umfassungswände und Einbauten sämtlich aus Holz sind, beträgt also nur knapp 4 Tonnen. Das Gewicht des Haupthauses dagegen rund 500 Tonnen. 2 Wochen lang arbeiten erst 5, später 3 Männer auf dem Grundstück. Frühstückspause ist von 9 Uhr bis 9.30 Uhr, Mittag von 12 bis 13 Uhr. In den Pausen sitzen die Männer im Gras, um zu essen oder zu trinken. Manche von ihnen lehnen an dem oder jenem Baum,